Dialog 3. Können Sie für uns ein Doppelzimmer am Meer reservieren? Für wie lange? Für 4 Tage. Ich empfehle Ihnen das Made. Das ist ein 4-Sterne-Hotel mit ausgezeichneter Küche. Das ist wahrscheinlich sehr teuer. Wir wollten nicht so viel ausgeben.